ist Allah, außer dem es kein Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarme und Barmherzige. Er ist Allah, außer dem es kein Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. الله يوم القيامة يقول الله يوم القيامة يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون الملك الله ذات إش بنده هاشا يوم القيامة إش بنده المشجع إش بنده unbesiegbar wo sind die Tyrannen von diesseitigen Leben wo sind die Könige und die Herrscher von diesseitigen Leben sollen sie heute ihre Macht zeigen. Was sollen die Menschheit heute erkennen? Allah kennenlernen, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen Allah erkennen, ihn erkennen, ihn kennen, subhanahu wa ta'ala. Allah achtet nicht auf unsere Aussehen. Allah achtet nicht auf unsere Körper, wie wir aussehen. Wie breit wir sind, wie dünn, wie schmal, wie kräftig wir sind. Nein. Allah achtet nicht, wie hübsch wir sind. Allah achtet nicht, wie viel wir im Konto haben. Wisst ihr nicht? Allah achtet aber darauf, subhanahu wa ta'ala, wie unsere Herzen sind. Sie hatten die Gewissheit, dass Allah das Innere sieht. Das Wichtigste, was Allah von unserem Kalam, subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen zu verbessern, unsere Inneren zu verbessern. Weißt du denn nicht, dass Allah sieht? Der Muslim denkt und weiß mit Überzeugung, Gewissheit, ich werde beobachtet, dass Allah mich überall sieht. Aber kannst du dich vor Allah verstecken? Wallahi niemand. Kann dieser Versteck dich vor Allah verstecken? Wallahi niemand. Denn niemand kann sich vor Allah verstecken. Nichts kann sich vor Allah verstecken oder verbergen, im Himmel oder auf der Erde. Such dir einen Ort, wo Allah dich nicht sieht. Wo du dich vor Allah verstecken kannst. Es gibt keinen Ort. Das ist die richtige Aqidah. Es gibt keinen Ort, wo Allah mich nicht sieht, subhanallah. Weißt du nicht? Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und was auf der Erde ist? Weißt du nicht? Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde. Lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig, subhanallah. Allah verfügt über das Wissen, über die Gewichte der Berge, über die Weite und die Tiefe der Meere. Al-Alim. Er kennt die Zahl der Blätter und der Regentropfen. Al-Alim. Allah weiß das, was ihr wisst, das, was ihr nicht wisst und das, was ihr nie wissen werdet. Allahs Wissen umfasst all seine Geschöpfe, dessen Gewissen, dessen Geheimnisse, Taten, ob klein oder groß, gut oder schlecht, offenbare oder verborgene Taten, dessen Vergangenheit und deren Zukunft und deren Bleibe im Jenseits. Ich weiß, wann ich geboren bin, so sag mir, wann ich sterben werde. Niemand weiß, was morgen geschieht, außer Allah. Man kann nicht wissen, was morgen geschieht. Wenn Allah was will, kann es kein Ende. Wenn Allah nicht will, kann keiner es tun. Niemand. Allah weiß, was war, was ist und das, was sein wird. Das, was nicht ist, wie es war und sein wird, wenn es wäre. Die Stunde, der Regen, das, was sich im Mutterleib befindet, das, was die Menschen morgen erwerben werden und wo die Seelen sterben werden. Keiner kennt diese fünf Sachen außer Allah, subhanahu. Keiner weiß, was er morgen erwerben wird. Gutes oder Schlechtes, niemand. Niemand weiß, ob er morgen krank sein wird. Niemand weiß, ob er gleich schlafen geht, ob er sich überhaupt noch bewegen kann. Niemand weiß, wo er sterben wird. Ob es auf dem Land oder im Meer ist oder in der Luft. Viele Menschen sind im Flugzeug, viele Menschen sind im Meer ertrunken. Viele Menschen legen sich auf dem Bett und versuchen sich nur auszuprobieren. Warum? Aber sie stehen nicht mehr auf. Niemand weiß, was morgen geht. Außer Allah, subhanahu. Wie viele Menschen, a'udhu billah, sind in Diskotheken. Wie viele Menschen, a'udhu billah, sind da, wo Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahs Zorn herrscht. Wie viele Menschen. Und wie viele sterben in Orte, die Allah liebt. Denn niemand von uns weiß, wo er stirbt. Wann und wo er stirbt. Niemand. Außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah hat die Propheten geschickt, damit wir unseren Schöpfer kennen und ihn allein anbeten, subhanahu. Ganz allein. Denn niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer dem Schöpfer Allah. Aber was ist mit uns? Wem dienen wir? Wem beten wir an? Viele, viele Muslimin, wenn sie unter Brüder sind und wenn Schwestern untereinander sind, wir sind alle Frauen, mashallah. Wir sind alle tugendhaft. Wir zeigen Demut, Hingabe, Maschallah, Konzentration beim Gebet. Allah ja? sieht alles, weiß Und wenn alles. Wir mit Brüdern oder Schwestern zusammen unterwegs sind, subhanallah, auf der Straße, jeder guckt nach unten, Maschallah. Jeder senkt seine Blicke. Keiner guckt nach oben. Jeder hält seine Blicke zurück, alhamdulillah. Aber ist das so, wenn wir alleine sind? Guckst du, ist das so, wenn du alleine zu Hause bist und keiner da ist? Machst du das Gleiche, wie du, wenn du mit Brüdern zusammen bist? Und warum macht man das nicht, wenn wir alleine sind? Warum? Denn das Problem, wir fühlen uns von den Menschen beobachtet. Wir haben mehr Angst vor dieser Menschheit. Warum? Wir schämen uns vor Brüdern und Schwestern, dass wir sowas vor denen machen. Aber subhanallah, er beobachtet uns jederzeit. Er sieht uns jederzeit, jede Minute, jede Sekunde. Während wir schlafen, er schläft nicht. Während wir müde werden, er wird nicht müde, subhanahu wa ta'ala. Nicht entgeht Allah von unserer Taten und unserer Gedanken. Allah weiß Bescheid, was du denken wirst. Bevor wir es selber wissen. Allah weiß, wann du diese Idee haben wirst. Bevor wir es selber wissen. Jeder von uns hier hat bestimmte Gedanken in sich drin, die der andere nicht sehen kann. Die keiner lesen kann. Keiner kann sie sehen. Keiner kann sie hören. Nur Allah. Wer kann das sehen? Allah sieht. Wir haben Allah vergessen. Wir behaupten, dass wir Allah nicht vergessen. Wir liegen in der Moschee, wir sitzen in der Moschee, beten und wir sind unachtsam gegenüber Allah. Solange wir nicht wissen, wer Allah ist. Solange unser Wissen schwach ist über Allah, subhanahu wa ta'ala. Er weiß nicht, wer Allah ist. Er weiß nicht, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Er kennt seinen Schöpfer gar nicht. Wie willst du denn ihn dienen, subhanahu wa ta'ala? Wie willst du ihn fürchten? Der, der über sieben Himmel ist. Der, der über den Thron ist, subhanahu wa ta'ala. Warum? Was für ein Sieg will die Umma heute? Was wollen wir heute? Wir haben Allah vergessen. Die Umma fürchtet die Menschen. Das ist die Lage der Umma. Aber nicht Allah. Das ist die Lage der Umma. Glaubt ihr, Allah sieht nicht? Denn in der Einsamkeit erkennen wir, ob wir wahre Gläubige sind oder Lügner sind. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله الله بخيست alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben. Und er hat zu allem die Macht. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene. Und er weiß über alles Bescheid. Er ist es, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf. Und sich hier auf über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt. Und was auf ihr herauskommt. Was vom Himmel herabkommt. Und was dorthin aufsteigt. Und er ist mit euch. Wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen. Und lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Nichts kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala verbergen. Gar nichts. Allah sieht alles, weiß alles und weiß sogar über das Innere der Menschheit Bescheid. Das heißt, wenn du etwas für dich verbergst, beispielsweise, ein ganz einfacher Beispiel. Wir sind so und so viele Brüder hier, mashallah. Wir sitzen ganz nah nebeneinander. Jeder von uns hier hat bestimmte Gedanken in sich drin, die der andere nicht sehen kann. Die keiner lesen kann. Keiner kann sie sehen. Keiner kann sie hören. Weil er sie für sich selber persönlich verbirgt. In sich drin verbirgt, dass keiner sie hört. Dass keiner sie sieht. Das ist ein Geheimnis. Wir sind so nah aneinander. Und keiner weiß, was der andere denkt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, egal was du für dich behältst, ja, an Gedanken, Ideen, Vorhaben beispielsweise, deine Entschlossenheiten, das kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala nie verbergen. Der sogar Allah jalla fi'ula weiß, bevor du sie es weißt, Allah weiß Bescheid, was du denken wirst. Allah weiß, wann du diese Idee haben wirst. Wann du diese Geheimnisse entblößen wirst. Mit wem du darüber reden wirst. Allah weiß, bevor du es selber weißt. Manchmal suchen wir nach jemandem, mit wem wir über unsere Geheimnisse und Probleme reden. Wir wollen nicht, dass die ganze Menschheit das weiß. Allah weiß subhanahu wa ta'ala, wann wir daran denken, wann wir diese Idee haben, wann wir diese Vorhaben haben, ja, und wann und mit wem wir reden werden und wo, bevor wir es selber wissen. Alle Namen Allah haben Früchte. Alle Namen Allah haben Früchte. Und dieser Name heute, worüber wir hier sprechen, inshallah, Rabbil Alamin, heißt Al-Alim, der Allwissende, der alles weiß. Und dieser Name hat auch Früchte. Die Früchte von diesem Namen ist, dass wir überzeugt werden, dass wir die Gewissheit haben, dass wir beobachtet werden. Dass wir unter ständigen Beobachtung stehen und dass wir nie alleine sind. Egal wann und wo wir uns befinden, wir sind nie allein. Niemals. Und wir haben gerade diese Ayat gehört, dass Allah weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Eine kleine Geschichte, inshallah. Der Sinn von dieser Sitzung, ja, dass wir uns verbessern, dass wir dieses Gefühl haben, dass wir beobachtet werden. Dass Allah uns sieht. Weil leider viele Muslimen, wenn sie unter Brüder sind und wenn Schwestern untereinander sind, wir sind alle fromm, mashallah. Wir sind alle tugendhaft. Wir lesen Koran, wir rezitieren diese Koran, wir weinen bei dieser Rezitation Koran, mashallah. Wenn der Imam liest, wir weinen. Wir sind demütig, alhamdulillah. Ja? Wir zeigen Demut, Hingabe, mashallah, Konzentration beim Gebet. Ja? Und wenn wir mit Brüdern oder Schwestern zusammen unterwegs sind, subhanallah, auf der Straße, keiner guckt nach oben. Jeder guckt nach unten, mashallah. Jeder senkt seine Blicke. Jeder hält seine Blicke zurück, alhamdulillah. Aber ist es so, wenn wir alleine sind? Ist es so, wenn wir alleine sind? Ist es so, wenn du alleine zu Hause bist und keiner da ist? Ja? Und du schließt die Türen mit Schlüssel, alhamdulillah, damit keiner reinkommt. Und du schließt dein Zimmer ganz allein, du machst deinen Fernseher an, na'udhu billah. Und wenn da eine halbnackte Frau erscheint, oder diese Frau, die Moderatorin erscheint, oder irgendeine Kafira erscheint im Fernseher, a'udhu billah, oder eine ungehorsame Frau, oder eine Sängerin, bei diesen Topstars, oder wie die alle heißen, a'udhu billah, guckst du weg? Machst du das Gleiche, wie du, wenn du mit Brüdern zusammen bist? Warum machst du das, wenn du mit Brüdern zusammen bist? Warum machen das die Schwestern, wenn sie zusammen sind? Und warum macht man das nicht, wenn wir alleine sind? Denn das Problem, wir fühlen uns von den Menschen beobachtet. Wir haben mehr Angst vor dieser Menschheit. Wir haben Angst vor Brüdern, wir haben Angst vor Schwestern. Wir schämen uns vor Brüdern und Schwestern, dass wir sowas vor denen machen. Aber subhanallah al-azim. Jalla fi'ulah, er beobachtet uns jederzeit. Er sieht uns jederzeit, jede Minute, jede Sekunde. Während wir schlafen, er schläft nicht. Während wir müde werden, er wird nicht müde, subhanahu wa ta'ala. Nichts entgeht Allah von unserer Tat und unserer Gedanken, jalla fi'ulah. Trotzdem machen wir das. Wir begehen diese Sünde. Wir gucken trotzdem, a'udhu billah. Das heißt, diese Menschen sind uns lieber und wertvoller als Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil diese Menschen uns sehen, ist wichtig, ich muss darauf achten, sonst sagen sie Schlechtes über mich. Aber dass Allah von dir schlecht denkt, subhanahu wa ta'ala, weil du schlecht bist, schämst du dich nicht? Das ist dir egal, dass Allah dich sieht? Es ist dir egal. Warum? Weil dieses Gefühl der Beobachtung, dass wir beobachtet sind, ist schwach in unserem Herzen. Und das ist die Früchte, sind die Früchte von diesem Namen Allah, der Allwissende, subhanahu wa ta'ala, oder der Allsehende, oder der Allhörende, dass der Muslim denkt und weiß mit Überzeugung, Gewissheit, ich werde beobachtet. Allah hört meine Worte zu. Allah sieht meine Taten. Allah sieht das Innere in mir. Ich kann mich vor Allah nicht verbergen. Wie ein Wüstenaraber trifft, subhanallah, eine schöne Frau in der Wüste. Sie waren unterwegs in einer Karawane. Dieser Mann, er ist verliebt in dieser Frau. Als die Leute eingeschlafen sind, geht er zu dieser Frau hin und sagt, hör zu, ich möchte mit dir, a'udhu billah, Unzucht begehen. Du hast mir gefallen. Die Frau ist aber fromm und tugendhaft. Der Sinn von diesem Namen, dass wir genauso denken wie diese Frau. Diese Frau fürchtet Allah und fürchtet nicht die Menschen. Und sie fühlt sich beobachtet von Allah, aber nicht von den Menschen. Ihr ist es wichtig, dass Allah zufrieden ist. Dass Allah nicht sauer auf sie ist. Dass sie das Wohlgefallen Allah gewinnt. Nicht das Wohlgefallen der Menschheit. Denn Yawm al-Qiyamah, jede Tat, die du tust wegen den Menschen. Yawm al-Qiyamah, Allah sagt, geh zu denen und verlange von denen die Belohnung. Denn du hast es nicht für mich getan. Und niemand Yawm al-Qiyamah kann Belohnung verteilen außer Allah. Das ist das Einzige, was übrig bleibt, ist Jahannam al-Iyadu Billah. Das Höllenfeuer, die wir nie ertragen können. Möge Allah uns fern davon halten, inshallah. Diese Frau sagt zu diesem Mann, geh und guck dich erstmal um. Sind die Leute alle am Schlafen? Werden wir vielleicht von irgendjemandem beobachtet? Und natürlich, er ist blind geworden, a'udhu billah, weil seine Begierde und seine Gelüste haben ihn geblendet, wal'iyadu billah. Keine Einsicht mehr. Sein Herz ist blind. Sein Herz ist tot. Das Einzige, was er vorhat, ist dieser kurze Genuss, der ihn vielleicht ewig in Jahannam bringen wird, wal'iyadu billah. Denn sogar durch diese Tat, die er verrichten wird, a'udhu billah, In diesem Moment, während er Unzucht begeht, Allah entzieht sein Iman von seinem Herz. Denn der Mu'min, la yazni al-mu'minu wa huwa mu'min. Denn der Mu'min wird kein Zina begehen, während er gläubig ist. Was heißt das? In dem Moment entzieht Allah diese Iman von seinem Herz. Der Glauben wird entzogen vom Herzen und bleibt hängen in der Luft, bis er fertig ist. Und dann kehrt dieser Glaube zurück, aber der ist geschwächt. Und jedes Mal, bei jeder Sünde ist so, Alkohol trinken, Zina, A'udhu billah, klauen, alles möglich. Jedes Mal begehst du solche Taten, entzieht Allah dir den Iman von deinem Herzen, aber er kehrt immer schwächer zurück, bis du irgendwann mal keinen Iman hast. Diese Frau sagt, geh gucken. Denn der Mann geht hin, schnell. Er beeilt sich, mashallah. Guckt rechts, links, alle am Schlafen. Ist ein glückliches Moment für ihn. Ein glücklicher Moment für ihn. Kehrt zurück, fröhlich, alle sind am Schlafen. Hab keine Sorge. Dann die Frau sagt, sicher, ja. Dann sagt er sagt, dass die Einzigen, die uns beobachten, sind die Sterne. Dann achtet auf eine Antwort von einer Frau, die Allah fürchtet. Die weiß, dass sie nie alleine ist. Die sagt aber, was ist mit dem, der die Sterne und Planeten erschaffen hat? Was ist mit dem, hat sie gesagt. Beobachtet er uns? Der Mann beginnt an zu zittern. Beginnt zu zittern. In einer Version dieser Geschichte hat er gesagt, Subhan, du fürchtest Allah und ich nicht. Dann ist er weinend zurückgegangen. Das ist eine Saliha. Ein Mu'mina, die Allah fürchtet. Alle sind am Schlafen. Und sie weigert sich, diese Unzucht zu begehen. Warum? Weil sie hat ihm gesagt, da ist jemand, der uns beobachtet. Alam ta'alam bi anna Allah yara. Alam ta'alam bi anna Allah yara. Weißt du nicht? Weißt du denn nicht, dass Allah sieht? Ha? Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah weiß über alles Bescheid. Nichts kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala verbergen. Eine andere Geschichte, Zusammenfassung von dieser Geschichte ist so, dass in Zeit von Sayyidina Umar radiyallahu anhu eine Mutter und ihre Tochter zu Hause waren nachts im Dunkeln. Und Sayyidina Umar ist gewohnt, ja, dass er nachts rausgeht und beobachtet die Lage der Muslime. Das ist ein Führer. Das ist ein Amir. Das ist einer, der die Verantwortung begreift, was bedeutet, Verantwortung über diese Umma zu haben. Er denkt nicht an sich selbst, während die Umma am Verhungern ist. Während die Umma kein Geld mehr hat, während die Umma kein Wasser hat zum Trinken, subhanallah, während sie Alkohol trinken und weinen, verschiedene Sektsorten, a'udhu billah, und Whisky trinken, die Umma, in dieser Umma gibt es Menschen, wallahi al-adi, die trinken dreckiges Wasser, so dass sie von Malaria, a'udhu billah, betroffen sind und sterben tagtäglich. Aber Sayyidina Umar, seine einzige Sorge war die Umma, die Bevölkerung. Er geht nachts immer raus und beobachtet die Umma. Bis er eines Tages, subhanallah, an einem Fenster stand, wo die Mutter sagt, sie rührt gerade diese Milch, sie verkaufen Milch. Sie rührt diese Milch, subhanallah. Und die Mutter sagt zu der Tochter, tu doch ein bisschen Wasser rein. Misch diese Milch mit Wasser, damit es mehr ist, dann haben wir mehr Gewinn. Betrug. Dann das Mädchen sagt, was ist denn mit Umar, radiyallahu anhu? Was sollen wir denn Amir al-Mu'minin sagen? Die Frau sagt, Umar ist sowieso nicht da. Der Umar sowieso sieht uns nicht. Dann das Mädchen sagt, was ist denn mit Rabbi Umar? Was ist denn mit dem Herr von Umar? Er schläft nicht. Das ist ein tugendhaftes Mädchen. Was ist mit dem Herr von Umar? Das Mädchen fühlt sich beobachtet von wem? Nicht von Umar. Sie fürchtet nicht Umar ibn al-Khattabi, radiyallahu anhu, obwohl er hat es, radiyallahu anhu, Allah. Nein, sie fürchtet Allah, der Umar erschaffen hat. Umar kann sein, der schläft. Umar wird müde, radiyallahu anhu. Umar schläft manchmal, radiyallahu anhu, aber Allah nicht. Allah nicht. Das ist eine tugendhafte Frau. In unserer Zeit ist es passiert, ein Sheikh, möge Allah ihn bewahren, dieser Zeit. Dieser Sheikh, subhanallah, ist ein Lehrer in einer Schule. Er lehrt auch manchmal den Islam. Nicht nur den Islam, halt nur die Titel vom Islam oder die Worte allein, sondern er versucht, die Eigenschaften, diese Taqwa und Gottesfürchtigkeit von diesen Kindern zu prüfen. Er hat von jedem diesen Kindern etwas gegeben. In einer Version, die sich ist, ein Apfel hat er gegeben. Jeden von denen hat gesagt, geht und jeder soll sich einen Platz aussuchen, wo er diese Apfel essen kann, wo keiner ihn sieht. Alle sind gegangen, außer ein kleiner Junge namens Ahmed. Alle sind gegangen, alle haben sich versteckt, alle kamen ohne Apfel zurück, außer einen einzigen Jungen. Diese Fitra und die Erziehung der Eltern ist sehr, sehr wichtig im Islam. Wenn wir uns nicht beobachtet fühlen von Allah, dann können es unsere Kinder auch nicht sein. Wenn wir Angst haben vor Polizei, vor Menschen, dann werden unsere Kinder vor Polizei und Menschen Angst haben. Aber wenn wir Angst haben vor Allah und wir fühlen uns beobachtet von Allah, wir werden gesehen von Allah und wir wissen, Allah weiß über uns Bescheid, subhanahu wa ta'ala, dann das übertragen wir an unsere Kinder weiter, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Wir sind die Schule zu Hause. Die Umma, wir, die Mutter und Vater sind die Schule zu Hause. Diese Überzeugung, die wir haben, geben wir an unsere Kinder weiter. Nur ein einziger Junge kommt mit einem Apfel zurück. Dann der Scheich sagt zu ihm, was ist mit dir los? Warum hast du diesen Apfel nicht gegessen? Warum hast du dich nicht versteckt? Sagt, du hast uns, dieser kleine Junge sagt, Scheich, du hast uns gesagt, wir sollen uns da verstecken, wo keiner uns sieht. Ich habe gesucht nach einem Ort, wo ich mich verstecken kann vor Allah. Aber ich habe keinen Ort gefunden, wo Allah mich nicht sieht. Also ich habe es nicht gegessen. Denn es gibt keinen Platz auf dieser Erde, wo du dich verstecken kannst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser kleine Junge lehrt uns den wahren Iman. Die wahre Überzeugung, wahre Aqida, die man haben muss. Dass Allah mich überall sieht. Nicht jeder weiß das leider. Manche machen Schirk, begehen Schirk während einer Sünde. Er macht Licht aus und alles, während er Unzucht begeht, damit keiner ihn sieht. Manche Leute versuchen nach einem Ort, sich irgendwo zu verstecken vor den Menschen. Aber kannst du dich vor Allah verstecken? Kann dieser Versteck dich vor Allah verstecken? Wallahi niemals. Wallahi niemals. Wie diese kleine, subhanallah, arme, wie diese kleine Wurm oder Käfer, der diesem Stein war von Musa a.s. Seine Worte sind klar. Subhanalladhi yarani, wa yasma'u kalami, wa yarzuqni, wa la yansani. Gepriesen sei Allah, der mich sieht und weiß, wo ich mich befinde. Und hört meine Worte und versorgt mich und vergisst mich nicht, subhanahu wa ta'ala. Denn niemand kann sich vor Allah verbergen. Ibrahim ibn al-Adham, Sayyid al-Zahidin, ein sehr enthaltsamer Tabi, ein sehr vertrauenswürdiger Tabi. Dieser Mann geht eines Tages irgendwo und die Menschen, wenn sie ihn sehen, gehen immer auf diesen Mann zu. Und sie fragen, stellen viele Fragen über den Islam, über Eigenschaften im Islam. Und hat viele, viele schöne Geschichten, dieser Mann, subhanallah. Und sehr schöne Worte, die uns ermahnen, die uns erinnern, die uns lehren, was bedeutet Islam. Eines Tages traf er auf einen jungen Mann. Dieser junge Mann, subhanallah, er hat versucht, sein Nafs zu besiegen. Das heißt, die Sünden, na'udhu billah, sind viele geworden. Die werden immer häufiger, bis er eines Tages verzweifelt war. Denn Sünden, liebe Brüder und Schwestern, Sünden, na'udhu billah, wallahi al-azim, das sind der wahre Grund für die Unglückseligkeit dieser Menschheit. Der Grund für den Unglück dieser Menschheit heute und damals, für die Zerstörung der Völker damals und heute, das ist die Ungehorsamkeit. Warum viele Muslimin und viele andere Kuffar sind depressiv, a'udhu billah, ängstlich? Der Grund dafür ist die Ungehorsamkeit. Der Grund für die Zerstörung, was wir heute sehen, a'udhu billah, Erdbeben, Erdrutschen, a'udhu billah, das Meer geht auf die Menschheit los, a'udhu billah, das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Befehl von Allah. Das ist die Armee von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles hier unter folgt das Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Zerstörung, Krankheiten. Wenn die Menschheit heute, a'udhu billah, öffentlich Unzucht begehen, öffentlich, a'udhu billah, wenn öffentlich Alkohol getrunken wird, wenn Musik gehört wird, wenn Musikinstrumente verwendet werden, wenn Sängerinnen erscheinen in dieser Welt, Allah wird Krankheiten auf dieser Menschheit, auf diesen Völker schicken, die nicht zuvor in anderen Völkern waren. Warum? Die Sünde, a'udhu billah. Und subhanallah al-azim, dieser Mann geht zu Ibrahim ibn al-Adham. Es gibt verschiedene Ärzte auf dieser Welt. Eins für Knochen, eins für Sportmediziner, eine, keine Ahnung, wie die innere Medizin, verschiedenes, Chirurgie und keine Ahnung, was alles gibt. Aber subhanallah, es gibt wenige Ärzte, die die Herzen der Menschheit behandeln können. Wir reden nicht von diesem Klumpen Fleisch, einfach diese Blutgefäße und diese Adern drin. Nein, nein, nein. Wir reden über die seelische Seite vom Herzen. Und das ist das Wichtigste. Und dafür brauchen wir auch Ärzte, die uns behandeln, Medizin verteilen. Dieser Ibrahim ibn Adham war einer von denen. Denn dieser Mann kommt verzweifelt. Ja, Sheikh, ja, Ibrahim ibn Adham, hilf mir. Der Mann sagt, was ist denn los mit dir? Er sagt, ich bin verzweifelt, ich möchte zurückkehren zu Allah. Ich schaffe es nicht, ich habe viele Sünden getan. Dann Ibrahim ibn Adham sagt, hör zu, ich werde dir fünf Sachen sagen. Wenn du sie nicht folgst, dann kann ich dir nicht helfen. Das Erste sagt er zu ihm, du sollst nicht mehr von Allahs Versorgung essen. Du sollst nicht mehr von Allahs Versorgung leben. Dann der Mann sagt, Allah sagt im Koran, der selber spricht mit Koran, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und Allah sagt im Koran, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ. Das heißt, egal welche Lebewesen hier existiert auf dieser Welt, werd von Allah versorgt. Im Himmel ist eure Versorgung und das, was euch versprochen wurde. Denn Allah ist der Versorger. Sagt, wo soll ich denn sonst, von was soll ich denn sonst leben? Dann sagt er, gib mir bitte die zweite, rahimakallah, die zweite. Dann sagt er, wenn du eine Sünde begehst, und das ist unser Thema. Sagt er, guck auf der ganzen Erde, verreise überall hin und suche einen Ort zu finden, wo du dich verstecken kannst vor Allah, um die Sünde zu begehen. Dann dieser Mann sagt, لا يخفى على الله شيء. لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. Nichts kann sich vor Allah verstecken oder verbergen im Himmel oder auf der Erde. Oder in dieser Erde. Wo soll ich denn sonst hingehen? Es gibt keinen Ort, wo Allah mich nicht sieht. Dann sagt Ibrahim al-Adham, sagt, gefällt dir subhanallah, dass du von seiner Versorgung lebst, aber ihm nicht gehorchst? Gefällt es dir, dass du auf seiner Erde lebst, auf seinem Königreich lebst? Und trotzdem, du bist ungehorsam? Dann Ibrahim sagt al-Adham rahimahullah, und sagt er zu ihm, wenn du eine Sünde begehen willst, dann geh raus aus dem Königreich Allah subhanahu wa ta'ala. Geh raus. Such dir einen Ort, was Allah nicht gehört. Dann dieser Mann sagt, subhanahu wa ta'ala, walillahi mulku samawati wal ard. Walillahi mulku samawati wal ard. Allah besitzt subhanahu wa ta'ala diese Himmel und Erden. Alles gehört Allah. Die Himmel und Erden gehören Allah. Der ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, ist der Besitzer. Wo soll ich sonst hin? Es gibt keinen Ort. Ja? Der gehört nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt dann die Väter bitte. Sagt, wenn der Engel des Todes kommt und die Seele nimmt, halt ihn ab. Sagen, hör zu, geh weg. Wenn du siehst, dass ich Tauba gemacht habe, dass ich reumütig zurückgekehrt bin, erst komm wieder. Sagt der Engel des Todes, er fragt nicht. Er kommt, erfüllt seine Aufgabe und geht wieder, ohne zu fragen. Und er sagt, okay, die fünfte bitte, rahimakallah. Sagt, die fünfte ist, wenn du Yawm al-Qiyamah kommst, vor Allah subhanahu wa ta'ala und Zabaniyatu Jahannam, die Wächter von Jahannam kommen und die packen dich und die wollen dich ins Höllenfeuer werfen, du sollst dich weigern. Sag, nein, ich gehe nicht mit. Dann sagt er, subhanallah, diese Malaika sind so stark, ich kann mich nicht dagegen. Ich kann nicht dagegen halten, ich kann nicht kämpfen, weil einer von denen, dieser Wächter von Jahannam, von Schulter zu Schulter, ist eine Breite von einem Jahr. Wie willst du das schaffen? Denn der Mann begleitete viele Jahre Ibrahim al-Adham und hat Reue gezeigt. Aber einer dieser wichtigen Themen ist, hat gesagt, such dir einen Ort, wo Allah dich nicht sieht. Wo du dich vor Allah verstecken kannst. Aber der Mann hat zugegeben, obwohl er ungehorsam ist, es gibt keinen Ort. Das ist die richtige Aqida. Es gibt keinen Ort, wo Allah mich nicht sieht, subhanahu wa ta'ala. Allah sieht alles. Und das ist der Sinn von dieser Sitzung, dass wir versuchen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wenn wir alleine sind, versuchen, bessere Diener zu sein. Versuchen, die gleiche Diener zu sein, die, wenn sie unter Brüder oder Schwestern untereinander sind, beispielsweise, unter der Umma sind, die gleichen, die Frommen, die sind vor den Brüdern, genauso fromm zu Hause sind. Genauso Tugend haben, wenn sie alleine sind. Sie weinen genauso zu Hause, wenn sie weinen, wenn sie in Moschee sind. Sie senken die Blicke vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wenn sie alleine sind, genauso, wenn sie mit Brüdern und Schwestern unterwegs sind. Denn Allah kennt, sieht deine Augen, wie die sich bewegen. Denn deine Auge bewegt sich mit dem Wissen Allah, mit dem Befehl Allah, mit dem Willen Allah. Bevor du zwingst mit den Augen, Allah weiß Bescheid. Allah kennt die Anzahl von deinen Augen, Wimpern und die Anzahl, wie viel Mal am Tag du zwinkerst am Tag, wo du selber gar nichts weißt. Allah sieht, wo du hinguckst. Manchmal versuchen wir zusammen zu gehen. Ah, zwei Brüder oder zwei unterwegs, subhanallah, du siehst, der eine beobachtet den Bruder, ob er ihn sieht oder ihn anguckt. Und dann guckt er heimlich Richtung Frauen. Aber er vergisst, dass jemand da ist, der diese Blicke sieht. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen bessere Diener sein, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, er ist Allah, außer den es keinen Gott gibt. Der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, er ist der Allerbarme und Barmherzige, subhanahu wa ta'ala. Die Vollkommenheit seines Wissens, Jalla fi'ula. Wenn das Wissen der Menschen, die Auffassungsgabe der Leute und die Kenntnisse der Geschöpfe ein Geschenk und eine Gabe Allahs ist, wie ist dann das Wissen von Allah, dem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala? Wenn diese Gaben, Fähigkeiten, Intelligenz und Klugheiten zu seiner Schöpfung und seiner Versorgung gehören, wie ist dann der, der all das gegeben hat, subhanahu wa ta'ala? Sein Wissen ist das, welches Geheimnisse und das Gewissen durchschaut. Er kennt die betrügerischen Augen und das, was seine Geschöpfe in sich verbergen. Er durchschaut die geheime Zwiesprache, weil er die Geheimnisse und das noch Verborgene kennt. egal wer oder was man flüstert oder murmelt in einer vertraulichen Unterhaltung, der wachende Beobachter Subhanah hört und sieht es. Allah weiß das Wohlbewahrte im Inneren der Geschöpfe, bevor die Lippen es aussprechen und bevor die Stifte es in Reihen niederschreiben. Allah weiß alles, Subhanahu wa ta'ala. Allah spricht im Koran: Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre, Subhanahu. Und keines zwischen Fünfen, ohne dass er ihr Sechster wäre. Und auch nicht weniger oder mehr als dieser Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre. Wo immer sie sein mögen, hierauf tut er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Und Allah spricht, Subhanahu, und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Und Allah spricht, auf ihn allein ist das Wissen, um die Stunde zurückzuführen. Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen hervor und kein weibliches Wesen empfängt oder gebärt es seitdem mit seinem Wissen, Subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung. Wir werden alle kommen vor Allah. Viele werden leugnen das, was sie getan haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, wird jeden von uns erinnern an die Taten, die er gemacht hat im diesseitigen Leben. Wir haben viele Sünden gemacht, wir haben viele Sachen gemacht, viele kleine Sünden und große Sünden. Es gibt aber ganz kleine Sünden, die wir denken, dass sie klein sind, aber die sind gewaltig bei Allah subhanahu wa ta'ala, die sind ungeheuerlich bei Allah. Denn je kleiner für uns erscheint die Sünde, desto gewaltiger sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyamah ist leugnen. Allah sagt, Abdi, erinnerst du dich an dem Tag, du hast da gesessen, in dieser Stunde, in diesem Jahr, in diesem Monat, in dieser Ecke hast du gesessen und hast dich versteckt vor allen Menschen? Du hast das und das und das getan, Abdi. Erinnerst du dich? Allah sagt, وَإِنَّ لَهُ الذِّكْرَى. Das heißt, der Mensch Yawm al-Qiyamah wird sich erinnern an alles, was er gemacht hat. Allah wird sagen, Abdi, hier ist dein Buch, lies. عَلَى مَهْلٍ اِقْرَأْ كِتَابَكَ عَبْدِي عَلَى مَهْلٍ. Lies dein Buch in Ruhe, Abdi. Du hast Zeit, lies einfach. Und dann wirst du lesen und du findest jede Kleinigkeit. Jede Kleinigkeit. Jeder Blick, jedes Zwinkern mit dem Augen, subhanallah. Jede Bewegung. Ein Lächeln und ein Grinsen stehen drin. Du weißt ja, subhanallah, dieses Buch verpasst ja nichts. Dieses Buch vernachlässigt ja nichts. Warum? Und auch wenn das Buch nicht gegeben hätte, und auch wenn die Engel, die Wächter hier, die zwei Wächter rechts und links nicht anwesend sind, glaubt ihr, Allah sieht nicht? Denn Allah ist der erste Zeuge, Yawm al-Qiyamah, subhanahu wa ta'ala. Was passiert, Yawm al-Qiyamah, du kommst, du stehst vor Allah, und du hast so viel Haram gemacht. Du hast an so viel Haram gedacht, du hast dir so viel Verbotenes gewünscht, du hast so viel Verbotenes gehört und gesehen und du bist so viel verbotene Dinge gegangen, a'udhu billah, mit deinen Füßen, subhanallah. Yawm al-Qiyamah, Allah lässt deine Glieder sprechen. Du bist nie allein, du hast Wächter. Und der erste Beobachter, subhanahu wa ta'ala, der erste Wächter ist Allah, jalla fi'ula. Dein Verstand wird sagen, Allah lässt deine Glieder alle sprechen. Dein Verstand wird sprechen, sagt, ja Allah, ich habe mir verbotene Dinge gewünscht, ja Allah. Deine Ohren werden reden. Sag, ja Allah, wer hat dich zum Reden gebracht? Der Schöpfer, der Allmächtige, jalla fi'ula. Sag, kun fayakun. Die Ohren sagen, ja Allah, wir haben vieles Verbotenes gehört. Du hast ja Allah haram diese Musik verboten, aber wir haben sie trotzdem gehört. Aber dein Mund ist zu. Du kannst nicht reden, du kannst nicht leugnen jetzt. Dein eigener Körper ist Zeuge gegen dich. Deine Hände sagen, ja Allah, wir haben viel geklaut, viel Verbotenes angepackt und angefasst. Deine Füße sagen, ja Allah, wir sind so oft zu haram gegangen. Ja Allah, dein Herz wird sagen, ja Allah, ich habe mir so viel Verbotenes gewünscht, ja Allah. Und jeder einzige Glied wird sprechen, Yawm al-Qiyamah, Zeuge gegen dich. Das heißt, du bist nie allein. Dann Allah sagt, subhanahu, die Engel, die zwei Engel sagen, ja Allah, und wir waren anwesend gewesen, als er diese Tat gemacht hat. Wir waren da, wir haben alles aufgeschrieben, ja Allah. Allah sagt, aber ich genüge alles Zeuge. Denn ich habe alles als Erster gesehen. Und dann Allah hat gesehen, bevor du die Sünde gemacht hast, bevor du an diese Sünde gedacht hast, Allah weiß, dass du sie tun wirst. Allah weiß, dass du sie tun wirst. Denn denk, bevor du eine Sünde begehst, Allah weiß das, was ich vorhabe. Ein wahrer Mu'min schämt sich vor Allah. Nicht vor den Menschen allein, sondern er schämt sich vor Allah, denn Allah beobachtet das Innere. Er sieht, jetzt geht beispielsweise, a'udhu billah, ich stehe vor einer Frau und ich rede über Allah, dann gehe ich raus, subhanallah, sehe eine schöne Frau in der Ecke irgendwo allein. Und dann das Innere spricht mit mir, a'udhu billah, direkt hinzugehen, sie anzumachen, mit ihr Unzug zu begehen. Ich werde es für keinen Bruder hier tun, a'udhu billah. Aber wir sind verpflichtet, dass vor Allah subhanahu das nicht zu tun. Uns zu schämen, dass wir so denken. Deswegen ist es wichtig im Islam, dass man an seinem Inneren arbeitet. Mehr als das Äußere. Mehr. Denn das ist, wonach Allah uns fragen wird. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Was heißt das? Allah achtet nicht auf unsere Äußeres. Allah achtet nicht auf unsere Körper, wie wir aussehen, wie breit wir sind, wie dünn, wie schmal, wie kräftig wir sind. Nein. Allah achtet nicht, wie hübsch wir sind. Allah achtet nicht, wie viel wir im Konto haben. Allah achtet aber darauf, subhanahu wa ta'ala, wie unsere Herzen sind. Allah achtet, subhanahu wa ta'ala, auf unsere Taten, auf unsere rechtschaffenden Werke und auf unsere schlechten Taten. Darauf achtet Allah. In einem Hadith auf unsere Herzen, Sahaba radiyallahu anhum, sie hatten die Gewissheit, dass Allah das Innere sieht. Das ist das Wichtigste, was Allah von uns verlangt, subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen zu verbessern, unsere Inneren zu verbessern. Denn das ist zwischen mir und Allah. Keiner sieht es. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba haben viel auf Äußeres verzichtet, um das Innere von ihnen zu verbessern. Weil sie haben sich geschämt, dass Allah hineinschaut, subhanahu wa ta'ala, und alles andere ist wichtiger als Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba waren stark, waren bereit, sie haben geopfert, sie haben geblutet, sie haben geschwitzt, damit alles andere in ihren Herzen rausgekommen ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah war Nummer eins für Sahaba, Allah, das ist wichtig. Und das war genauso in deren Herzen drin. Die haben nicht nur mit der Zunge gesagt, wir lieben Allah und seinen Gesandten. Sondern Allah hat gesehen, subhanahu wa ta'ala, dass diese Menschen wahrhaftig sind. Die haben wahrhaftige Eigenschaften, ehrliche Eigenschaften, reine Eigenschaften, Eigenschaften, die Allah liebt, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie haben an deren Herzen gearbeitet. Warum? Der Ulama sagt, huwa mahallu nazar Allahi azza wa jalla. Das ist die wichtigste Stelle, wo Allah ihn sieht. Dein Herz. Das ist das Wichtigste, worauf wir achten müssen. Unsere Innere. Wie Rabi' ibn Khuthaym kamen zwei Gelehrten zu ihm und haben ihn gefragt. Die haben ihn gefragt um einen Rat. Er hat viele Ratschläge gegeben. Eins davon, bevor einer gegangen ist, er sagt, As-Sara'ir, As-Sara'ir, As-Sara'ir. Das heißt, die Einsamkeit. Die Einsamkeit, die Einsamkeit. Was meint er? Achte darauf in Einsamkeit, wenn du alleine bist. Fürchte Allah, wenn du alleine bist. Das ist das Wichtigste. Denn die Menschen kennen von dir nur das Äußere. Und Allah kennt von dir das, was du heimlich für dich behältst in der Einsamkeit. Also schäm dich vor Allah. Bewahre dich. Nimm dich in Acht vor Allah. Denn in der Einsamkeit erkennen wir, ob wir wahre Gläubige sind oder Lügner sind. Allah subhanahu wa ta'ala verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Kern in den Finsternissen der Erde. Und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch wäre. Die Schätze des Verborgenen sind fünf. Mafatihul Ghaib, khams. Keiner kennt sie außer Allah. Keiner kennt sie außer Allah. Die Stunde, der Regen, das, was sich im Mutterleib befindet. Das, was die Menschen morgen erwerben werden und wo die Seelen sterben werden. Keiner kennt diese fünf Sachen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyamah, niemand weiß, wann er stattfindet. Sogar Jibril alayhi salam, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit Sahaba saß und alle haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam umsingelt und saß in einer Nähe von dem Propheten. Kam ein Mann, der sehr weiße Klamotten anhatte und man hat die Spuren von einer Reise gar nicht gesehen. Sahaba haben nie davor gesehen. Da kam und hat viele Fragen gestellt, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan, wann ist Yawm al-Qiyamah, wann ist die Stunde? Al-Mas'ul a'lamu biha min as-sa'. Das heißt, der gefragt wurde, hat nicht mehr Wissen über die Stunde, mehr als derjenige, der gefragt hat. Denn keiner weiß über dich, kein Engel, kein nahestehender Engel, kein Prophet, kein Gesandter, kein Jinn, kein Mensch, kein Gelehrter hat das Wissen über die Stunde. Niemand hat die Stunde, das Wissen über die Stunde, außer Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ala. Also alles ist geschlossen, sagt der Gelehrte, bis Allah es öffnet. Er verfügt über die Schlüssel der Herzen, der Verstände, der Absichten, der Versorgung, des Unterhalts, der Rechtleitung, des Wissens, des Reichtums und des Königreichs. Die Schlüssel der Schätze in diesem Universum hat Allah allein subhanahu wa ta'ala in seiner Hand jalla fi ala. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, also ungefähr sagt dieser Mann, meine Frau ist schwanger. Meine Frau ist schwanger. Sag mir, wann sie gebären wird. Dann sagte er, in unserem Land herrscht Dürre. Sag mir, wann es dort regnen wird. Ich weiß, wann ich geboren bin, so sag mir, wann ich sterben werde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete, antwortete nicht auf diese Fragen, da er es nicht wusste, sallallahu alaihi wasallam, bis Allah ihm diesen Vers offenbarte. Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig, subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallam konnte nicht antworten. Keiner von uns hier weiß, wann er sterben wird. Denn die Stunde von Yawm al-Qiyamah und die Stunde des Todes, keiner kennt sie außer Allah. Niemand kennt sie außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Keiner von uns weiß, wann er, wann der Bruder oder die Schwester oder die Mutter, Vater sterben wird. Denn das ist etwas, was Allah verborgen gehalten hat. Jalla fi'ula für sich selbst. Allah. Und dann kam diese Antwort, gewiss Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss Allah ist allwissend und allkundig, subhanahu wa ta'ala. Im Mutterleib befindet, was bedeutet das? Das weiß nur Allah, was im Mutterleib befindet. Heute werden viele sagen, durch Ultraschall wissen wir, Junge oder Mädchen. Jetzt kommt die Frage, inshallah. Im Mutterleib, was befindet sich im Mutterleib, sagt, nur Allah weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird. In vielen Ländern. Es ist so passiert, dass der Arzt sagt, ein Mädchen, und die haben alles gekauft für das Mädchen, aber irgendwie kommt ein Junge raus. Weil die Entscheidung liegt in Allahs Hand. Man kann sich täuschen. Diese Geräte sind nicht hundertprozentig sicher. Und diese Entscheidung ist vorher bestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sagt, niemand weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird, welche Hautfarbe und welche Augenfarbe es haben wird. Wie groß es sein wird, wie lang und auf welcher Weise es leben wird. Ob reich oder arm, ob glücklich oder unglücklich, ob gesund oder krank, ob es ledig bleibt oder heiraten wird. Ob es Kinder haben wird oder nicht. Ob es zu den Paradiesbewohnern gehören wird oder zu den Höllenbewohnern. All dies weiß Allah, bevor er ihn erschaffen hat. Jalla fi'ala. Kein Arzt, kein Professor, keine Maschine. Egal welche, die ganzen Genies dieser Welt versuchen eine Maschine zu entwickeln. Und wir fragen, welche Hautfarbe hat dieser Junge? Welche Augenfarbe hat er? Welche Größe wird er haben, wenn er auf diese Welt kommt? Ob er behindert sein wird oder nicht? Ob er gesund oder krank leben wird? Ob er arm oder reich sein wird? Wallahi, niemand kann noch diese Fragen beantworten. Ob er zu den Glücklichen oder Unglücklichen gehören wird? Unglücklich hier gemeint zu den Höllenbewohnern. Glücklich heißt zu den Paradiesbewohnern. Ob er fromm, tugendhaft sein wird oder ein Heuchler oder ein Frevler sein wird. Niemand kann auf diese Fragen antworten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß über all das Bescheid, denn er hat all das bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Er hat all das geschrieben. Wenn er das nicht bestimmt hat, kann das nie geschehen. Also keiner weiß, was er morgen erwerben wird. Gutes oder Schlechtes, niemand. Niemand weiß, ob er morgen krank sein wird. Niemand von uns, wenn er gleich schlafen geht, nachher schlafen geht, ob er gesund aufstehen kann, ob er sich überhaupt noch bewegen kann, ja, ob eine Grippe von einem Virus angesteckt wird, ja, und wird krank und liegt im Bett, kann sich kaum bewegen. Und so, was passiert mal? Viele Leute, es ist so, dass man, subhanallah, die schreiben krank und die Firma macht Probleme. Dann hat er Probleme bei der Firma und dann bekommt er sein Gehalt gar nicht. Das heißt, man kann nicht wissen, was morgen geschieht. Niemand weiß, was morgen geschieht. Außer Allah, subhanahu wa ta'ala, und was wir bekommen werden. Niemand weiß, wo er sterben wird. Ob es auf dem Land oder im Meer ist oder in der Luft. Wie viele Menschen sind im Flugzeug gestorben? Wie viele Menschen sind im Meer ertrunken? Wie viele Menschen legen sich auf dem Bett und versuchen sich nur auszuruhen, aber sie stehen nicht mehr auf? Wie viele Menschen sind in Diskotheken gestorben? Wie viele Menschen sind, weiß Allah, in komischen Orten gestorben? Da, wo Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Zorn herrscht auf diesen Menschen. Wie viele Menschen und wie viele sterben in Orte, die Allah liebt. Denn niemand von uns weiß, wo er stirbt. Wann und wo er stirbt. Niemand. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah verfügt über das Wissen über die Gewichte der Berge und dem Inneren des Gerölls, über die Weite und die Tiefe der Meere. Er kennt die Zahl der Blätter und der Regentropfen. Allah weiß das, was ihr wisst, das, was ihr nicht wisst und das, was ihr nie wissen werdet. Allah weiß das, was ihr wisst, das, was ihr nicht wisst, und das, was ihr nie wissen werdet, das, was er für sich bewahrt hat, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah sagt, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vom Wissen, ihr habt nur wenig bekommen. Wie viele Gelehrten gibt es in dieser Welt? Wie viel gab es vom Anfang von Adam a.s. bis Yawm al-Qiyam? Alle Fähigkeiten dieser Menschheit, alle zusammen, alle das ganze Wissen von dieser Menschheit zusammen. All das ist wie ein Tropfen im Meer gegenüber das Wissen von Allah, subhanahu wa ta'ala. Gegenüber das Wissen, was Allah verborgen hat, jalla fi'ula, im Jenseits. Denn das diesseitige Leben, alles, das ganze Universum, gegenüber das, was Allah erschaffen hat im Jenseits, ist wie ein Tropfen oder ein Kern in dieser Universum. Oder wie ein Tropfen im Ozean oder in sieben Ozeanen. Denn das hier, was wir sehen, ist nichts gegenüber das, was Allah subhanahu wa ta'ala an Kraft und Macht und Wissen verborgen hat. Wissen wenig haben die Menschheit an Wissen. Ganz, ganz wenig. Sagt, egal in welchem Zustand sich der Diener Allahs befindet, Allah kennt ihn, ob am Tag oder in der Nacht, während seiner An- oder Abwesenheit. Allah kennt seine Geheimnisse und sein offenkundiges Verhalten. Allahs Wissen umfasst all seine Geschöpfe, dessen Gewissen, dessen Geheimnisse, Taten, ob klein oder groß, gut oder schlecht, offenbare oder verborgene Taten. Dessen Benehmen kennt Allah, deren Worte, Gedanken, dessen Vergangenheit und deren Zukunft und deren Bleibe im Jenseits. Allah weiß aber über all das Bescheid, subhanahu wa ta'ala, denn Allah kennt den Mensch perfekt. Dies weiß Allah, bevor er sie erschuf, während sie lebten und nachdem sie verstorben sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß Bescheid, sein Wissen umfasst alles, Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft vom diesseitigen Leben und vom Jenseits. Allah weiß, was war, das ist ein sehr schöner Wort, Allah weiß, was war, was ist in Gegenwart und das, was sein wird in Zukunft, das, was nicht ist, wie es war und sein wird, wenn es wäre. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu kana wala makan, Allahu kana wala makan, wa huwa ala ma kana qabla khalqil makan. Allah ya'lamu ma kan, wa ma yakun, wa ma sayakun, wa ma lam yakun law kan, kayfa ma kana yakun. Das sind Worte, die das Herz bewegen. Das sind bewegende Worte über den Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Deswegen sage ich, wir müssen uns bemühen, anstrengen, unsere Wissen stärken über unseren Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Denn es gibt wallahi kein Genuss im Herzen wie das Bewusstsein über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das Wissen sich vermehrt über Allah, dann sind wir näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen uns stärken, wir müssen uns gewinnen an Entfernung zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Immer versuchen, sich zu bemühen, mehr Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Denn das ist der Sinn des Lebens. Allah sagt ja im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ استثناء. Allah sagt, ich habe die Jinn und Menschen erschaffen, nur, der einzige Grund, nur, um mir zu dienen. Ibn Abbas macht Tafsir, sagt, يَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ مَاذَا يَعْرِفُونَ. Damit sie erkennen, was sollen die Menschheit heute erkennen? Was müssen sie erkennen? Allah, Ma'rifatullah, Ma'rifatullah. Denn der Hauptziel dieses Lebens ist, dass wir Allah kennenlernen, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen Allah erkennen, ihn kennen, subhanahu wa ta'ala. Denn wenn wir Allah kennen, dann wissen wir, vor wem wir stehen im Gebet. Wem dienen wir, wem beten wir an. Aber solange wir nicht wissen, wer Allah ist, solange unser Wissen schwach ist über Allah, subhanahu wa ta'ala, aber unser Wissen ist so stark über alles andere auf dieser Welt. Manche haben so viel Wissen über Autos, über Technik, über Raketen, über Flugzeuge, über Mathematik, Biologie, MashaAllah, eins. Aber fragen, wer ist Allah? Er weiß nicht, wer Allah ist. Er weiß nicht, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Er kennt seinen Schöpfer gar nicht. Wie willst du denn ihn dienen, subhanahu wa ta'ala? Wie willst du ihn fürchten? Willst du Allah lieben? Lese über die Eigenschaften von Allah. Der Allbarmherzige, der Allerbarme, subhanahu wa ta'ala, der Allverzeihliche, jalla fi'ula. Der die Sünden vergibt, der die Sünden verzeiht, lies über seine Eigenschaften. Denn wenn du liest über diese Eigenschaften der Gnade und der Barmherzigkeit, wächst deine Liebe gegenüber Allah. Dann wächst die Hoffnung in dein Herz zu Allah, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Willst du Allah fürchten? Willst du Allah Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala, wie du die Menschen heute fürchtest? Wenigstens. Wir müssen normalerweise Allah mehr fürchten als die Menschen. Aber wir fürchten die Menschen mehr als Allah. Wenigstens so viel Furcht, denn wir haben im Herzen vor den Menschen vor Allah Angst haben. Aber wann lesen wir über die Eigenschaften Allah, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Malik? Allah يوم القيامة يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون فلا يتكلم أحد لا يجيب أحد. Allah sagt, ich bin der Herrscher يوم القيامة, ich bin der Allmächtige, ich bin der Unbesiegbare. Wo sind die Tyrannen vom diesseitigen Leben? Wo sind die Könige und die Herrscher vom diesseitigen Leben? Sollen sie heute ihre Macht zeigen? Wallahi, niemand spricht ja um Al-Qiyam. Die Engel zittern vor Allah. Jibril alayhi salam, der besitzt Multikräfte alayhi salam. Rasulullah s.a.w. hat gesagt, als Jibril das erste Mal erschienen ist, im Engelform, sagt er, hat den ganzen Horizont zugedeckt. 600 Flügel. In dieser Nacht von Laylat al-Isra wal-Mi'raj, diese Nachtreise, sagte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ra'aytu Jibril kal-Halas al-Bali min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. Ich sah Jibril wie ein Tuch, dem man auf dem Boden liegt, vor Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, dann habe ich begriffen und verstanden, wie viel Wissen hat Jibril über Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal diese Aussage von Rasulullah. Dass je mehr wir Wissen haben über Allahs Macht, Allahs Erhabenheit, Jalla fi'ula, desto mehr fürchten wir Allah, desto mehr lieben wir Allah, desto mehr dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann bemühen wir uns, ihn zu treffen, yawm al-qiyamah. Denn der Mu'min liebt das Treffen mit Allah, aber wenn du ihn nicht kennst, wie willst du ihn treffen, yawm al-qiyamah? Du hast gar keinen Wunsch, ihn zu treffen. Mit welchem Gesicht willst du Allah treffen? Kein Bewusstsein über Allah, nichts. Fragst du ihn über Auto, er weiß Bescheid. Allah hat nicht die Propheten gesandt, damit sie uns lehren, was Gold ist oder was Silber ist. Oder was Öl ist, oder Petrol, oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Nein. Allah hat die Propheten geschickt, damit sie uns warnen. Das Erste, damit wir unseren Schöpfer kennen. Und ihn allein anbeten, subhanahu wa ta'ala. Ganz allein. Denn niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer dem Schöpfer Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber was ist mit uns heute? Was ist mit uns? Wenn ein Polizist dich anhält, oder du fährst Auto, du schnell, du siehst einen Polizisten von Weitem. Du bremst, mashallah, und du bist diszipliniert, du fährst langsam. Du fängst an zu schwitzen. Du hast den Wert von diesen Polizisten erkannt. Du weißt, dieser Polizist kann dich bestrafen. Aber warum? Wenn Allah sagt, Abdi begeht keine Unzucht. Abdi trinkt keinen Alkohol. Abdi, du sollst beten. Du sollst deine Gebete nicht vernachlässigen. Du sollst fasten, machst du nicht. Warum bremst du nicht? Wenn du vor einer Sünde stehst, warum bremst du nicht? Allah sieht dich auch. Und die Strafe Allah ist gewaltiger. Ist schmerzhafter Yawm al-Qiyam. Ist unerträgliche Strafe, wal-Iyadu Billah. Unglaubliche Strafe, gewaltige Strafe. Der Polizist, was macht? Tadelt er ein bisschen, schreibt er auf, hier 50 Euro, 5 Euro, 15 Euro, keine Ahnung wie, und vielleicht abends mal Führerschein. Das ist das Einzige, was er tun kann. Aber er kann dich nicht in die Hölle schmeißen. Aber Allah besitzt diese Kraft. Und besitzt diese Macht, dich in die Hölle zu schmeißen. Wer soll der? Warum bremst du denn nicht? Weil du weißt, du hast Angst vor Polizisten, aber nicht vor Allah. Denn du weißt, wer der Polizist ist und du weißt nicht, wer Allah ist. Das ist die Lage der Ummah. Allah sieht, die Ummah fürchtet die Menschen. Fürchtet die Kuffar, die Toten. Aber nicht Allah. Was für ein Sieg will die Ummah heute? Was wollen wir heute? Wir haben Allah vergessen. Wir haben Allah vergessen. Wir behaupten, dass wir Allah nicht vergessen haben. Wir liegen im Moschee, wir sitzen im Moschee, beten. Und wir sind unachtsam gegenüber Allah. Achtet die Worte auf. Von Al-Hussein, Al-Ali ibn Hussein ibn Ali radiyallahu anhu. Als er beim Wudu war, er wäscht sich beim Gebet. Wird blass in sein Gesicht. Die Leute sagen, was ist mit dir los? Was hast du? Warum wurdest du blass? Hast du Probleme? Hast du Dunya-Probleme? Hat dich jemand gedroht? Hat man dir eine Strafe verpasst? Hast du Schulden? Hast du Probleme? Was ist dein Problem? Hat deine Frau dich verletzt? Nein! Ihr wisst doch gar nicht, vor wem ich gleich stehen werde. Er geht zum Gebet, er wird sich vor Allah hinstellen. Sag, gleich befinde ich mich zwischen die Hände Allah. Im Gebet. Er macht uns deutlich, wisst ihr nicht, vor wem ich gleich jetzt stehen würde? Wisst ihr das nicht? Das heißt, er weiß, vor wem ich. Deswegen wird er blass im Gesicht. Wir werden blass, wenn wir vor einem Richter stehen. Wenn wir im Gericht stehen. Wenn eine Strafe, kleine Strafe kommt. Aber wenn Allah droht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit droht. Unsere Herzen sind tot. Unsere Herzen sind tot. Und dies genügt als Strafe, dass unsere Herzen tot sind. Denn das tote Herz weiß nicht, wer Allah ist. Als erstes Wichtigste, was wir tun müssen, uns beschäftigen mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit seiner Schöpfung, mit dem, was er erschaffen hat, mit den Zeichen. Wir sind nicht dafür da, um einfach blind daran vorbeizugehen. Nein. Wir müssen darüber sprechen, über seine Erhabenheit, seine Macht. Denn dieser Himmel, den du siehst, diese Erde, die du siehst, diese Berge, diese Flüsse, diese Meere, diese Menschheit, all diese Geschöpfe sind unter der Macht Allah subhanahu wa ta'ala und er beherrscht diese Menschheit. Er beherrscht den ganzen Universum. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula. Ohne Allah werden die sieben Himmel und auf Erden auf uns gefallen. Wir werden zerstört. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala müde wird, oder schläft subhanahu jalla fi'ula. Was passiert? Ihr kennt die Geschichte von Musa in Tafsir ibn Kathir. Musa fragt, ja Allah. Man sagt, Musa kana jari'. Jari' heißt, er wagte sich Allah zu fragen, solche Fragen zu stellen. Er sagt, ja Rabbi, schläfst du? Wärst du müde? Allah sagt zu den Engeln, gib Musa zwei Flaschen. Musa bekommt zwei Flaschen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, er soll sich die ganze Zeit wach bleiben, stehen und wach bleiben und diese zwei Flaschen, jede Flasche in seine Hand nehmen und versuchen nicht zu schlafen. Musa hat versucht, aber Allah hat geschrieben, das ist ein Gesetz von Allah, den man nicht besiegen kann. Man muss schlafen. Wir sind Menschen. Wir sind nicht vollkommen. Der einzige Vollkommene ist Allah. Der einzige, der vollkommene Eigenschaften hat und Handlungen hat, ist Allah. Wir sind Menschen. Wir sind schwach. Wir benötigen seine Hilfe. Wir brauchen Schlaf. Wir brauchen Essen. Wir werden müde. Wir werden krank. Wir werden hungrig. Wir haben Durst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Er braucht von dem nichts. Subhanahu wa ta'ala. Er ist der Vollkommene. Musa bleibt nächtelang wach, wach, wach, wach. Dann beginnt er diese Schlummer zu bekommen. Schlummer heißt er. Hin und her wackeln und wacht er wieder auf. Die Augen gehen wieder auf, achtet er drauf, die Flaschen. Kurz bevor, also es war kurz bevor, dass die Flaschen kaputt gehen, wacht er wieder auf. Mehrmals. Und subhanallah, Musa schläft ein, dann schlägt er die zwei Flaschen aufeinander, sie sind kaputt gegangen. Und dann wacht er Musa erschrocken auf. Allah sagt zu den Engeln, Allah sagt zu ihm, ja Musa, wenn ich schlafen werde oder müde oder mich trifft ein Schlummer, sagt Allah, sagt genau so geschieht mit dem ganzen Universum. So wird das Universum kaputt gehen. Denn Allah sagt im Koran, Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-ardha an tazoola. Allah hält diese Himmel fest. Allah, diese ganzen Planeten, die wir sehen, ein Befehl von Allah, sonst sind wir alle verloren. Wir müssen unsere Schöpfer kennenlernen, subhanallah. Wir müssen uns bewegen, bemühen, gegenseitig anstrengen, sprechen. Je erhabener Allah in unseren Herzen ist, desto kleiner werden die Geschöpfe in unseren Herzen. Wallahi, kleiner, alle diese Makhlukat, die ihr seht. Heute spricht zum Beispiel in Khutbas, Amerika, Amerika, Amerika. Wallahi al-Azim. Wallahi al-Azim, Allah sagt subhanahu wa ta'ala. Al-Azamatu izari. Wal-Kibriya'u ridai. Faman naza'ani fihima qasamtuhu wa la'ubali. Die Erhabenheit gehört Allah. Die Majestät gehört Allah. Die Allmächtigkeit gehört Allah, dem einzigen Jalla fi ula. Sagt, wenn irgendein Geschöpf auf dieser Erde versucht, Teil daran zu haben mit mir, sagt Allah, ich werde ihn vernichten und ich merke es gar nicht. Ich achte gar nicht drauf. Pharaon, Qaum Ad, Qaum Thamud, Qaum Ad waren größer wie Berge. Sie haben in Bergen im Stehen gebaut, als Allah sie gedroht hat, sie zu vernichten. Sagt, ach, diese Überschwemmung vom Nuh, diese Tufan vom Nuh, ach, macht uns gar nichts. Dann Allah öffnet die Schätze vom Wind, so viel wie die Augen von einem Stier. So viel hat Allah öffnete vom Schätze des Windes. Allah schickt immer weiter. Was passiert? Die sahen aus nachher. Allah hat sie so gewirbelt in der Luft, dass sie ohne Köpfe nachher lagen. Allah hat sie vernichtet. Allah hat sie zerstört. Er hat sie hochgehoben, gegen die Berge geschlagen. Dass sie nachher wie die Palmen ausgesehen haben. Diese Palmen, die ohne die Blätter oben. Wenn du eine Palme ganz das Blatt wegmachst, so sahen die aus. Die Köpfe waren, sind gerollt. Niemand kann Allah besiegen. Niemand kann Allah hindern, jemanden zu vernichten. Wenn ein einziger Befehl, und das genügt, das, was wir gesehen haben in Indonesien, genügt das, was wir heute mit eigenen Augen sehen, ein Zeichen für die Menschheit, aber keiner nimmt es wahr, subhanallah. Keiner fürchtet Allah, keiner kehrt zurück. Die Herzen sind immer noch tot, die Herzen schlafen immer noch. Diese New Eins, was hat Allah damit gemacht? Habt ihr gesehen? Allah lässt uns sogar durch diese Mittel, die er zur Verfügung stellt, sehen, was passiert. Lies den Koran und vergleiche mit dem, was du siehst. Warum hat Allah sie vernichtet? Könnten sie etwas ändern? Mit deren Raketen, mit deren Flugzeugen, mit deren Panzer und alles, können sie das aufhalten? Nie im Leben. Allah zeigt, wie schwach sie sind. Allah zeigt, schickt nur ein bisschen Wind. Aber Allah könnte vielleicht diesen Wind mit einer Stärke von 500 Kilometer schicken. Aber Allah zeigt, ich brauche nur 200 Kilometer, genügt, 180 genügt, zerstört. Allah bewegt das Meer mit einem Befehl, fertig, aus, die ganze Stadt ist ertrinkt. Ende aus. Allah, ob das nie existiert hätte. Wie viele Städte, als Allah subhanahu Befehl gegeben in Indonesien, dass das Meer die Menschheit vernichtet, viele Inseln sind verschwunden, ob sie nie existiert hätten. Wer kann Allah aufhalten? Den muss man fürchten. Wallahi, den einzigen, den man fürchten muss. Niemand anders als Allah. Aber solange wir nicht Allah kennen, werden wir Allah niemals fürchten. Subhanahu wa ta'ala. Allah weiß, was war, was ist und das, was sein wird. Das, was nicht ist, wie es war und sein wird, wenn es wäre. Allah subhanahu wa ta'ala besitzt die uneingeschränkte Wissen. Allah weiß alles, schreibt und bestimmt es. Anschließend geschieht es, wie Allah es wusste, es schrieb und bestimmte, subhanahu wa ta'ala. Sein Wissen umfasst alles, das Wissen der Geschöpfe, deren Tat und Geheimnisse, bevor er sie bestimmt und erschaffen hat. Das Blatt fällt mit seinem Wissen. Er weiß über das gegenseitige Flüstern Bescheid. Das Wort wird mit seinem Wissen ausgesprochen. Die Absicht wird mit seinem Wissen vorgenommen oder beschlossen. Ein Tropfen fällt mit seinem Wissen. Ein Schritt wird getan mit seinem Wissen. Die Wimpern werden mit seinem Wissen schlagen oder geschlagen. Es geschieht einfach nichts ohne sein Wissen, subhanahu wa ta'ala. Sein Wissen umfasst die Lebendigen, die Toten, das Harte, das Weiche, das Trockene, die Nässe, die Anwesenden, die Abwesenden, die Geheimnisse, das Offenkundige, das Offenbare und das Versteckte. Er kennt die genaue Anzahl der Regentropfen und der Sandkörner, dessen Größe und Gewicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt Jalla fi'ula, wie viele Tropfen vom Himmel fallen werden und wie viele Engel sie diese Tropfen auf diese Erde bringen. Denn in einem Hadith, das Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bei jedem Regentropfen kommt ein Engel. Dieser Engel bringt diese Tropfen dahin, wo Allah will, subhanahu wa ta'ala. Allah hat bestimmt, dass diese Regentropfen dorthin fallen und Allah hat der Anzahl dieser Regentropfen bestimmt. Allah Jalla fi'ula. Denn er kennt alles Jalla fi'ula. Er kennt die genaue Anzahl der Bäume, dessen Äste, Blätter sowie die Anzahl der Früchte. Allah sagt im Koran, und es gibt keinen Kern in der Finsternisse der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch wäre. Niemand außer Allah weiß, wie groß dieser Kern ist in dieser Dunkelheit dieser Erde. Wenn wir einen Kern haben, wir stecken dieser Kern hinein. Dunkelheit, Finsternis, fertig, geschlossen. Keiner weiß, was da geschieht, außer Allah. Niemand weiß, wie groß dieser Kern sein wird. Niemand weiß es außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Niemand außer Allah weiß, wie groß der Kern ist, wie groß der Baum sein wird, welcher aus diesem Kern heranwachsen wird, welcher Durchmesser dessen Stamm haben wird, wie hoch die Anzahl der Blätter sein wird und wie viele davon auf den Boden fallen werden, wie viele Äste er haben wird und welche davon brechen werden, wie viele Früchte er tragen wird, welche davon verfaulen, welche davon auf den Boden fallen werden und wie viele davon auf dem Markt verkauft werden und welche von der Familie gegessen werden. Sein uneingeschränktes Wissen umfasst alles Existierende. Er besitzt die vollständige Einsicht in seine Geschöpfe. Nichts kann sich seinem Wissen entziehen. Nichts entzieht sich seiner Einsicht, subhanahu wa ta'ala. Nichts entflieht seiner Umfassung. Kein Abwesenden bedeckt ihm seine Abwesenheit vor dem Wissen des Allmajestätens, subhanahu wa ta'ala. Kein sich Versteckender versteckt ihn sein Versteck vor dem Erhabenen. Kein kleinen, winzigen Geschöpf kann ihm seine Winzigkeit vor dem allumfassenden Kenner verbergen. Egal wie klein du bist. Allah sieht subhanahu wa ta'ala. Es gibt ein Gedicht, sagt, Ya man yara madda al-ba'udi janaha fi zulmati al-layli al-bahim al-adlali. O dujenige, ja Allah, der sieht, wie diese ganz kleine Mücke in Finsternissen von diesen Nächten, a'udhu billah, es gibt Nächte, die sind sehr, sehr dunkel. In dieser Dunkelheit, Allah sieht, wie diese Mücke, subhanallah, ihre Flügel streckt und wieder zurückzieht. Wer von uns kann das sehen? Tagesüber kann man das sehen. Ja. Was sieht Allah noch in dieser Mücke, die ganz kleine? Manchmal mit dem Mikroskop, mit diesem Mikroskop muss man hineingucken und sehen. Allah sieht, wie diese kleine, ganz kleine Mücke, Allah sieht, wie viel Ader sie hat. Allah sieht, wie diese Ernährung, das, was sie isst, wenn es drin ist bei ihr, subhanallah, Allah sieht diese Ernährung, die ganz winzig ist, Allah sieht, wie das reingeht und wie sie schnell in eine Flüssigkeit verwandelt und verteilt sich in ihren Adern, damit sie sich ernähren kann. Allah sieht es. Nur Allah. Wer kann das sehen? Inna Allah yara an-namlat al-sawda fi al-laylat al-zalma ala al-sakhrat al-sama. Allah sieht. Inna Allah yara dabib an-namlat al-sawda fi al-laylat al-zalma ala al-sakhrat al-sama. Allah sieht in einer dunklen Nacht auf einem schwarzen Stein. Allah sieht die Schritte von dieser Ameise. Da ist alles dunkel, du siehst nichts, du kannst deine Hand manchmal nicht sehen. Aber Allah sieht, wie diese Ameise ihre Beine bewegt. Wie viele Schritte sie macht. Allah sieht es. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Kein kleinen, winzigen Geschöpf kann ihm seine Winzigkeit vor dem allumfassenden Kenner verbergen. Das Gewissen ist, wir reden über das Gewissen ist etwas Verborgenes. Kein nahestehender Engel, kein Gesandter, kein nahestehender Diener, kein Gelehrter und kein Teufel kann dieses außer dem, der das Verborgene kennt, Allah Jalla fi'ula. Also niemand kann in unseren Gewissen reinsehen. Egal, ob das ein Prophet ist, ob das ein Diener ist, ob das ein Frommer ist, ein Tugendhafter ist. Egal, wer das ist, niemand kann das sehen, was wir innerlich verbergen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das Innere der Geschöpfe bewahrt Einfälle, Absichten und Vorsätze in sich, die keiner sehen oder hören kann. Jedoch nur Allah hat die Einsicht über das Verborgene. Die Nacht verhüllt alles und bedeckt den Himmel mit seiner Dunkelheit. Die Menschen murmeln, flüstern heimlich, keiner kann sie hören, keiner weiß über sie etwas Bescheid. Sie verstecken sich vor alle Menschen. Aber Allah, der allumfassende Kenner, sieht und hört sie. Khawla radiallahu anha klagte bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam über ihren Mann in einer Ecke des Hauses, wo Aisha radiallahu anha sich direkt daneben befand. Trotzdem hörte sie nichts, aber Allah offenbart im Koran, gehört hat Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streiten und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Aisha war direkt daneben. Zwischen ihr und diesem Raum, wo Rasulullah sie spricht, nur einen dünnen Schleier. Und sie versucht zu hören, Aisha, aber sie hat nichts gehört. Aber der über sieben Himmel ist, der über den Thron ist, subhanahu wa ta'ala, offenbart sofort. Allah hat gehört eure Wortwechsel. Allah hat gehört, wie die Frau klagt. Aber Aisha war direkt daneben, konnte dies nicht hören. Wie Rasulullah s.a.w. saß mit Sahaba. Dann Prophet Muhammad s.a.w. spuckte auf seine Hand. Seine Spucke ist gesegnet, a.s.w. Dann die Sahaba gucken, sagt Rasulullah, bewegt dies mit seinen Fingern und sagt, Allah sagt zu Sohn Adam, O Sohn Adam, ich habe dich von sowas Ähnlichem erschaffen. Nichts. Von einer Flüssigkeit, die wenn wir auf unsere Hose haben oder Klamotten haben, wir tragen diese Hose gar nicht mehr. Wenn es auf dem Boden liegt, ein bisschen Wind kommt, stinkt es, a'udhu billah. Von sowas Ähnlichem hat Allah dich erschaffen. Und sagt Allah, min mithli hadha khalaqtuka ibn Adam. Von sowas Ähnlichem habe ich dich erschaffen, Sohn Adam. Du glaubst, du kannst mich hindern, etwas zu tun? Du glaubst, du kannst mich unfähig machen, Sohn Adam? Allahu Akbar. Allah yatahadda al-ibad. Jalla fi Allah. Wer kann was sagen jetzt? Von sowas Ähnlichem bist du hier. Du bist hochmütig, reich, königreich, keine Ahnung, was du hast. Du bist trotzdem so klein. Du kannst nie Allah hindern, etwas zu tun. Subhanahu wa ta'ala. Der ist der Unbesiegbare. Wenn Allah was will, kann es keiner ändern. Wenn Allah nichts will, kann keiner es tun. Niemals. Dann der Rasul sagt, von diesem Platz, von dieser Erde bis Anfang, erster Himmel, 500 Jahre. Eine Reise von 500 Jahren. Und sagt, und der Durchmesser von erster Himmel ist 500 Jahre. Und sagt dann, von erster Himmel bis der zweite Himmel ist eine Reise von 500 Jahren. Und der Durchmesser von der zweiten Himmel 500 Jahre, sagt der Rasul. Und dann hat er erwähnt, sieben Himmel übereinander. Jeder Himmel ist entfernt von den anderen 500 Jahren. Durchmesser 500 Jahre, sagt der Rasul. Und dann sagt der Rasul, dann über diese sieben Himmel gibt es diese Nahrul Hayawan, der Fluss des Lebens. Sagt dieser Fluss von sieben Himmel bis dieser Fluss 500 Jahre. Und dann von diesem Fluss bis zum Thronschemel von Allah subhanahu wa ta'ala, 500 Jahre entfernt. Und von diesem Thronschemel bis zum Thron von Allah subhanahu wa ta'ala eine Reise von 500 Jahren. Und Allah hat sich erhoben auf dem Thron subhanahu wa ta'ala. Und was sagt Rasulullah sallam? Und Allah weiß, was ihr auf dieser Erde tut. Diese ganze Reise, so weit, so entfernt, und sagt Rasulullah, Allah weiß, was ihr auf dieser Erde tut. Das heißt, egal wie weit das ist. Allah ist mit euch, egal wo ihr seid. Er sieht euch, er hört euch. Ja? Viele denken, wenn wir alle sprechen, es stört Allah. Niemals. Ich kann euch ein Beispiel geben, Unterschied zwischen das, was wir hören, und das, was Allah hat. Wenn ich jetzt fünf Leute vor mir habe, und vielleicht die gleiche Sprache sprechen, und eine Sache sprechen, sag nicht verschiedene Sachen, dann hätte ich Probleme damit, alle zuzuhören. Dann hätte ich damit Probleme, alles zu erkennen oder zuzuhören, was sie gesagt haben. Dann würde ich sagen, bitte, jeder Einzelne soll sprechen. Ja, wir haben ein Problem. Was ist, wenn sie mit verschiedenen Sprachen sprechen und verschiedene Wünsche haben? Dann habe ich noch mehr Probleme als Mensch. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beweist seine Erhabenheit, wenn die ganze Menschheit von Adam alaihi salam bis zum letzten Menschen existieren wird. Und die Jinn noch dazu. An einer Ebene sich treffen und wisst ihr, wie viele Sprachen es gibt, subhanallah. Mit verschiedenen Sprachen, verschiedene Akzenten und verschiedene Wünsche. Und jeder wünscht, bis seine Wünsche zu Ende gehen. Erstens, alle Stimmen gehen hoch zu Allah. Keine einzige Stimme lenkt Allah ab von der anderen Stimme. Alle Stimmen hört Allah gleich. Wie eine Stimme kommt das bei Allah an, subhanahu wa ta'ala. Das ist sein, wie sagt man das, er hört alles, sein Hörvermögen umfasst alles. Und erledigt alle deren Sachen gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Und keine Sache hindert Allah, das andere gleichzeitig zu erledigen. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah erledigt alle deren Sachen, alle ihre Wünsche, bis sie zu Ende sind. Und nichts von seinem Königreich, von seinem Reichtum wird weniger. Nichts. Allah subhanahu wa ta'ala. Verdient das nicht dieser Rabb, dass wir ihn kennenlernen? Verdient er das nicht, subhanahu wa ta'ala. Er verdient es. Israfil alayhi salam, der in die Posaune blasen wird, Israfil alayhi salam. Jibril sagt zu Rasul sallam, Israfil ist so groß, dass sein Nacken ist unter dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Füße sind tiefer als die Erde 500 Jahre. Die sieben Himmel kommen bis zum Knie für Israfil alayhi salam. Israfil alayhi salam. So groß. Sagt aber, er ist wie ein kleiner Vogel vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt man, er weint vor Allah, wie der Sheikh Al-Gilat Al-Auza'i sagt im Buch Ibn Qayyim rahimahullah. Dieser Al-Auza'i sagt, ein Tabi'i sagt, Israfil weint jeden Tag so viel wie drei Meere. Aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Angst, Zittern vor Allah, Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Engel, der keine Sünde macht. Warum? Weil er die Erhabenheit Allah kennt. Weil er das Bewusstsein hat über Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt, stellt euch vor, es gibt Engel auf dieser Universum, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Jalla fi ula. Er hat sie erschaffen, subhanahu wa ta'ala, seitdem er das diesseitige Leben erschaffen hat. Die befinden sich im Niederwerfen. Und die dürfen die Köpfe nur aufheben, nur an dem Tag, wenn sie Allah sehen. Am Tag der Auferstehung. Andere sind in einer Reihe, bis zum Tag der Auferstehung, dürfen sich nicht bewegen. Manche in Vorbeugung bis Yawm al-Qiyam. Manche weinen bis Yawm al-Qiyam. Manche lobpreisen Allah bis zum Tag der Auferstehung, ohne müde zu werden. Manche umkreisen den Thron von Allah und umkreisen Allah wie Bienen. Ununterbrochen. Kein Essen, kein Trinken, kein Schlaf. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامِ فَتَجَلَّ لَهُمْ رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ Ungefähr gepriesen seist du, Allah. Wir haben dich nie richtig angebetet, ja Allah. So viele Jahre im Sujud, im Niederwerfen, weinen. Ja Allah, subhanahu, wir haben dich nie angebetet. Im Hadith, Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidhu al-qista wa yarfa'uh, yarfa'u lahu amal al-nahar qabla amal al-layl, wa amal al-layl qabla amal al-nahar, hijabuhu al-nur, حجابه النور لو رفعه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. Ich versuche nur einen Teil davon zu übersetzen, damit ich nichts Falsches übersetze. Das Letzte sagt, حجابه النور. Seine Schleier sind aus Licht. لو رفعها, لو رفع الله, wenn Allah diese Schleier aus Licht von seinem Gesicht hoch erheben wird, subhanahu wa ta'ala, لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجِّهِ مَنْ تَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ Dann werden diese Wellen aus Licht aus seinem Gesicht rauskommen. Sie werden alle Geschöpfe, alles was er erschaffen hat, verbrennen. Das heißt, vom Thron bis zum kleinsten Lebewesen werden verbrannt. So viel Licht, so viel Nur, so viel Schönheit. Er besitzt die vollkommene Schönheit. Die vollkommene Macht, die absolute Schönheit, subhanahu wa ta'ala. Allah inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön, liebt das Schöne, subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyama, das Beste, der beste Genuss, sagt Ibn al-Qayyim, im Jannah. Sagt, wallahi, wenn sie alles bekommen, was im Paradies ist, aber sie dürfen Allah nicht sehen, dann könnten sie niemals diesen Genuss haben im Jannah. Sie können nichts genießen. Es gibt keine Wonne, kein Glück für die Menschen im Paradies. Der einzige Genuss, der die Menschheit ablenkt vom Genuss des Paradieses, ist das Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Alle haben einen Wunsch, Yawm al-Qiyama im Jannah. Ja Allah, dein Gesicht wollen wir sehen. Sehnsucht ist da. Neugier, die wollen wissen, wem haben wir angebetet, subhanahu wa ta'ala. Es gibt Shuhada, die sind zerstückelt fi sabilillah. Haben alles verloren für Allah. Yawm al-Qiyama, wenn Allah erscheint, sagen, ja Rabb, subhanaka, ya Allah. Lass uns einmal richtig niederwerfen, ja Allah, machen. Ein einziges Mal. Tausende von Jahren haben Menschen gebetet, Dhikr gemacht, Koran, Hadith, gekämpft für Allah, geblutet für Allah. Wenn sie ihnen sagen, ja Allah, nein, wir haben dich noch nie richtig angebetet, ja Rabbi. Wir wollen einmal Sajda machen, einmal richtig. Allah sagt, nein, es ist jetzt vorbei. Ich habe euch befreit von dieser Arbeit, von diesen Anstrengungen. Jetzt darfst du genießen für die Ewigkeit. Allah sitzt mit jedem Einzelnen im Paradies. Abdi, weißt du noch, wo diese Fehler und diese Fehler gemacht hast? Sag, ja Rabbi, hast du mir nicht verziehen? Was für ein Gespräch ist das? Was für ein Genuss ist das, mit Allah zu reden in Jannah? Mit ihm zu sitzen im Paradies? Das ist eine Ehre. Versteht ihr? Das ist eine Ehre. Wenn eine einzige Frau, die Bruder, vom Paradies erscheinen würde, werden sterben. So viel Licht, so viel Schönheit. Was ist mit dem Schöpfer, Subhan, der sie erschaffen hat? Der ihr das Licht gegeben hat? Ja? La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten Geheimnisse. Aber er alaihi salatu wasalam teilte ihnen mit, dass er diese kenne. Daraufhin fragten sie ihn, woher weißt du das? Er antwortet alaihi salatu wasalam, vom Allwissenden, dem Allumfassenden Kenner. Vom Allwissenden, dem Allumfassenden Kenner. Er hat es mir gesagt, subhanahu wa ta'ala. Er hat mich benachrichtigt über das, was ihr geheimt, über eure Geheimnisse, über das, was ihr verheimlicht. Jalla fi ula, subhanahu wa ta'ala. Allah kennt die Geheimnisse und das, was noch verborgen ist. Das, was seine Diener noch nicht beabsichtigt haben. Allah weiß, dass seine Diener an etwas denken werden, wann sie daran denken und wann sie diesen Gedanken in die Tat umsetzen. Die guten und die schlechten Taten sind in einem Buch bei Allah, der nie vergisst, subhanahu. Wissen wird durch Vergesslichkeit verdorben, durch Unachtsamkeit verringert. Dessen Feind ist die Unwissenheit, dessen Krankheit ist Einbildung und Zweifel. Allah vergisst aber nie, er erinnert die Vergessenen, er gerät nie in Unachtsamkeit, er weckt die Unachtsamen. Allah umfasst alles mit seiner Gnade und seinem Wissen. Das Wissen jeden Wissenden ist ein Atomkern gegenüber Allahs Wissen. Das Wissen der Menschen ist begrenzt, sein Wissen ist uneingeschränkt. Menschens Wissen ist unvollständig. Unvollständig, Allahs Wissen ist vollkommen. Das Wissen der Menschen endet. Allahs Wissen hat keine Ende, subhanahu wa ta'ala. Das Wissen der Menschen ist begrenzt. Begrenzt sich auf das Offenkundige. Das, was sie sehen, das, was sie hören. Ja? Allahs Wissen umfasst das Offenkundige. Und das Verborgene, denn das Verborgene ist für ihn offenbar. Die Menschen wissen manches und manches nicht. Aber Allah weiß alles. Kein Wissen ist Allahs Wissen ähnlich, weil niemand Allah ähnlich ist, subhanahu wa ta'ala, jalla fi ula. Allah ist Allwissen, der allumfassenden Kenner, Kundige. Aber andere außer Allah können Wissen besitzen, aber nicht kundig sein. Allah spricht, er kennt euch sehr wohl, als er euch aus der Erde hervorbrachte und als ihr in den Leiben eurer Müttern waret. Allah weiß alles, er gibt Kunde über alles, er weiß über jede Lage Bescheid und kennt alle Ursachen. Allah umfasst alles mit seiner Gnade und seinem Wissen. Wissen ohne Gnade ist Tyrannei, Gnade ohne Wissen ist Unfähigkeit und Unrecht. Am Tag der Auferstehung wird Allah diejenigen, die es verdient haben, begnadigen und die anderen bestrafen, da Allah alle Geheimnisse und alles Verborgene seiner Geschöpfe kennt, ist seine Begnadigung und seine Bestrafung gerecht. Heute werden Menschen bestraft oder begnadigt, obwohl sie es nicht verdient haben. Dies zeigt die Einschränkung des Wissens und die Unkundigkeit der Menschheit. Deshalb sind sie oft ungerecht. Allah ist nicht ungerecht und unterdrückt nicht. Ungerechtigkeit bedeutet, jemanden zu bestrafen für etwas, was er nicht getan hat. Unterdrückung bedeutet, jemanden für seine gute Tat nicht vollständig zu belohnen. Weil Allah alles mit seiner Gnade und seinem Wissen umfasst, ist es Pflicht für jeden Wohltäter, keine Angst zu haben vor Ungerechtigkeit am Tag der Auferstehung. Eine kurze Zusammenfassung über Allahs Namen, subhanahu wa ta'ala, der Allwissende. Das ist Teil 1, inshallah. Und Teil 2 werden wir, inshallah, ein anderes Mal machen, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillahi, jalla fi ula. Und wir haben die Sitzung gemacht, damit versuchen wir, inshallah, nach Hause zu gehen und nachzudenken, ob wir zu denen gehören, die sich beobachtet fühlen, inshallah, wenn sie allein sind, wenn sie in der Einsamkeit sind. Ob sie sich beobachtet fühlen, dass Allah sieht und weiß, was sie denken, was sie tun, was sie vorhaben. Damit wir uns in Acht nehmen vor Allah. Denn Allah sagt im Koran, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah warnt euch vor sich selbst. Allah warnt die Menschheit vor sich selbst. Denn seine Strafe, subhanahu wa ta'ala, wenn er die Menschheit packt, ist grausam, wal'iyadu billah. Wir müssen zurückkehren zu Allah. Wir müssen weinen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen die Tränen vergießen, Tränen der Reue. Diese warme Tränen, die aus den Augen kommen. Das ist wie ein Vulkan, der ausbricht im Herzen. Der verursacht diese Tränen, die inshallah Grund sein werden, dass unsere Sünden, unsere Fehler, Verfehlungen, unsere Ungehorsamkeiten bi'idhnallah getilgt werden und gelöscht werden von unseren Akten. Damit wir yawm al-qiyamah inshallah rabbil alameen eine einfache Abrechnung haben yawm al-qiyamah. Allah sagt subhanahu wa ta'ala. Öffnen wir inshallah ein bisschen unsere Herzen, damit wir inshallah diese Worte begreifen können. Was will Allah von uns subhanahu wa ta'ala? Worte, ehrlich gesagt, die jeden zum Nachdenken bringen. Also Worte, die das Herz bewegen. Das ist ein Gespräch von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spricht zu jedem Muslim, zu jedem ungehorsamen Diener. Allah sagt, Abdi, ila kam tastamirru ala asyani. Also mein Diener, wie lange soll deine Ungehorsamkeit mir gegenüber andauern? Ich ernähre und versorge dich mit meinen Gunst. Abdi, ich ernähre und versorge dich mit meinen Gunst. Habe ich dich nicht mit meiner Hand erschaffen? Habe ich dir nicht von meiner Seele eingehaucht? Weißt du denn nicht, wie gut ich zu meinem gehorsamen Diener sein werde? Und weißt du denn nicht, wie hart mein Packen gegenüber meiner ungehorsamen Diener sein wird? Schämst du dich nicht? Du gedenkst mir in der Not. Und im Wohlstand vergisst du mich. Schämst du dich nicht, Abdi? Du gedenkst mir in der Not. Und im Wohlstand vergisst du mich. Deine Einsicht ist durch deine Begierde geblendet. So sag mir, womit du mich noch siehst. Dies ist die Lage von dem, der sich nicht ermahnen lässt. Wie lange soll diese Nachlässigkeit noch andauern? Wenn du reumütig von deiner Sünde zurückkehrst, dann werde ich dir mit voller Gnade entgegenkommen. Verzicht auf ein Zuhause, von der die Klarheit getrübt ist. Die Hoffnungen in ihr sind trügerisch, obwohl es keinen Gott gibt außer mir. Trotzdem, du hast die Verbindung zu mir für Nichtigkeit verkauft oder aufgegeben. Welche Antworten willst du vorbringen, wenn deine Glieder mit dem, was du hörst und siehst, gegen dich aussagen? O du schlechter Diener, wie oft begehst du Ungehorsamkeiten und wir bedecken dich? Wie oft hast du das Tor der Verbote zerbrochen und wir richteten es wieder auf? Wie oft haben wir versucht, Tränen der Ehrfurcht aus deinen Augen fließen zu lassen, aber es war vergebens? Wie oft haben wir versucht, die Verbindung zwischen mir und dir herzustellen, indem wir dir ermöglichen, Gutes zu tun? Jedoch flüchtest du immer wieder und hältst dich von mir fern. Wie viele Gaben habe ich dir zuteil werden lassen? Und du bedankst dich immer noch nicht, dass diesseits und die Taten deiner Begierde täuschen dich, aber du siehst und hörst immer noch nicht. Ich habe dir die Welten dienstbar gemacht, aber du überschreitest immer noch die Grenzen und du bist undankbar. Du suchst nach der ewigen Aufenthalt im diesseitigen Leben, aber sie ist nur eine Brücke zum Überqueren. Man muss sich schämen vor Allah, denn er hat uns so viel gegeben. Subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك اللهم وأتوب إليك.